soll es klingen. Dreiklang, Dimensionen, so taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. Farbton, Halbton und Synchron. Dazu schwingen Dreiklang, Dimensionen, taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. Dreiklang, Dimensionen,